Gleicher Lohn für alle? Welche Möglichkeiten bleiben noch, um eine gerechtere Verteilung der Reichtümer zu erreichen? Geld abschaffen funktioniert nicht. Mehr Geld drucken auch nicht. Wie wäre es also, wenn alle die gleichen Löhne bekämen? Der Industriearbeiter verdiente dann so viel wie der Chefarzt. Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Chefärzte sind eher dagegen, die Industriearbeiter eher dafür. Wichtiger jedoch ist, dass es bislang noch kein Land der Erde gibt, in dem dieses Experiment geklappt hätte. Alle bisherigen Versuche, allen den gleichen Lohn zu zahlen, sind gescheitert. Die meisten Menschen wundern sich darüber nicht. Sie sind der Meinung, besondere Leistung müsse sich lohnen. Jemand, der eine lange Ausbildung hinter sich hat, soll mehr Geld verdienen als jemand, der eine Arbeit macht, für die er nicht so viel lernen musste. Wenn der Lohn eines Automobilarbeiters auf Chefarztgehalt hochgesetzt wird, dann werden die Autos sehr teuer und niemand will sie mehr kaufen. Der Autofabrikant wird versuchen, die Herstellungskosten zu senken und die teuren Arbeiter durch Roboter zu ersetzen. Damit sind dann keine Reichtümer gerecht verteilt, sondern Arbeitsplätze vernichtet. In vielen Berufen ist es unmöglich zu errechnen, wie hoch der Ertrag der Arbeit und welches die richtige Bezahlung ist. Wer kann schon sagen, was die Arbeit eines Wissenschaftlers, der sich etwa mit alten Sprachen beschäftigt, volkswirtschaftlich bringt? Oder die eines Theologen? Auch in einer Wirtschaft, die sich am Markt mit Angebot und Nachfrage orientiert, kann nicht alles streng marktwirtschaftlich bemessen werden. Aber wonach sollen sich die Löhne richten? Nach dem gesellschaftlichen Nutzen? Nach der Ausbildung? Nach der Intelligenz oder der Kraft des Arbeitenden? Was ist da gerecht? So ein richtig gerechtes System scheint man mit den Löhnen nicht hinzukriegen. In Deutschland oder den skandinavischen Ländern ist man eher um eine gerechte Verteilung bemüht als in den USA. Man spricht in diesen Ländern von Sozialstaat und sozialer Marktwirtschaft. Deshalb stöhnen hier auch so viele über zu hohe Steuern, zu hohe Beiträge zur Rentenversicherung oder zu hohe Krankenkassengebühren. Doch die Steuern und die Sozialabgaben bilden die Grundlage unseres Sozialstaats. Wer viel oder sehr viel Geld verdient oder geerbt hat, muss mehr Geld an den Staat zahlen als diejenigen, die wenig verdienen. Familien bekommen Kindergeld und wer ohne Arbeit oder in finanzieller Not ist, erhält Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe. Auf diese Weise bemüht sich der Staat um einen Ausgleich zwischen Arm und Reich. In den USA regiert ein anderes Modell. Man nennt es Neoliberalismus. Dort soll möglichst alles über den Markt geregelt werden, durch den freien Wettbewerb und ohne staatliche Eingriffe. Der Staat schafft vor allem gute Bedingungen für die Unternehmen. Die Steuern werden gesenkt und die Umweltschutzauflagen klein gehalten. Es ist ein sehr leistungsorientiertes Modell, ganz nach dem amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Doch zum Überleben in den USA braucht man heute mindestens 2 Tellerwäscherjobs und wer krank oder arbeitslos wird, bekommt wenig oder gar nichts vom Staat. Allerdings ist auch der Sozialstaat à la Deutschland kein Muster, das eine Gesellschaft für alle Zeiten trägt. In unserer Gesellschaft gibt es immer mehr alte und immer weniger junge Leute. Die Alterspyramide, sagt man, stehe auf dem Kopf. Nach unserem Rentensystem müssen aber die Jungen für die Versorgung der Alten aufkommen. Wie soll das gehen? Wenn das Geld knapp wird, müssen Politiker viele unangenehme Entscheidungen treffen. Und dann müssen sie die Entscheidungen und Einsparungen auch noch ihren Wählern schmackhaft machen. Die Bevölkerung reagiert bei den nächsten Wahlen darauf und wenn ihr die Politik einer Regierung nicht gefällt, wählt sie sich eben eine andere, von der sie sich mehr erhofft. Sicher ist jedenfalls, dass es nicht nur einen einzigen Weg aus der Armut und hin zu mehr Gerechtigkeit gibt. Die Ansichten zu Armut und Reichtum, zu Verantwortung und Eigeninteresse sind politische Weltanschauungen. Die Welt ist nämlich nicht nur in Arm und Reich, sondern auch in den Meinungen darüber geteilt, wie sich dieses Problem lösen ließe.